Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute 1 Live Talk Radio im wahrsten Sinne des Wortes. Das WDR Fernsehen ist nicht dabei. Wir sind ausschließlich im Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr da seid. Wir haben wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag eine freie Themennacht. Wenn ihr euch also mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema, 0800 5678 111. Michael ist da. 30 Jahre, guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Michael, um was geht's? Ja, um Folgendes-Problem. Also ich habe ein Problem mit sehr starkem Körperbewuchs. Körperbewuchs? Ja, Haarwuchs. Also Haarwuchs? Körper, ja. Du? Ja. Aha. Also das ist ziemlich, ausgeprägt, würde ich mal sagen. Also, ja. Eine Brust beim Mann behaart ist normal. Ja, richtig. Ne? Die Beine ist auch okay. Dann gibt es welche, die haben schon so ein paar Haare auf dem Po, kann man auch noch durchgehen lassen. Wie geht's bei dir weiter? Ja, also das ist, ich sag mal gut, auf der Brust, wie du schon sagtest, ist ziemlich normal. Aber genau. Bei mir ist das so, also auf dem Kopf habe ich weniger, aber dafür dann am ganzen Körper praktisch. Also wenn das alles so spaßeshalber runterrutscht. Am Rücken auch? Ja. Echt? Den ganzen Rücken? Den ganzen Rücken voller Haare? Ja. Also so ein bisschen affenmäßig? Ja. Also ich will dich jetzt nicht beleidigen, nur damit wir uns das vorstellen können. Ja. Also in der Tat von oben Nacken bis runter inklusive Pobacken, alles bewachsen. Ja. Stark bewachsen. Ja. Sieht man noch Haut? Ja, Haut sieht man. Aber es sind schon viele Haare da. Ja. Welche Farbe haben die Haare? Schwarz. Auch das noch? Ja, also hellhäutig, aber schwarze Haare. Ja. So, dann gehen wir mal nach vorne. Die gesamte Brust und Bauchbereich auch? Ja. Arme auch? Ja. Beine auch? Ja. Schambereich sowieso? Ja, klar. Ja, das ist natürlich krass. Das ist, also für mich persönlich, muss ich echt sagen, ist es sehr krass. Mhm. Also gut, jetzt mittlerweile komme ich mit klar, aber ich muss dabei sagen, ich habe ja früher so zu Schulzeiten also sehr Probleme damit gehabt. Glaube ich. Du bist wahrscheinlich ohne Ende gehänselt worden, ne? Ja. Ja. Also wann? So, sag ich mal so, wo wir Sport hatten oder sowas, wenn es um Duschen ging nachher. Klar. Na, dann... Die anderen haben sich schon geduscht und ich dann natürlich auch. Und dann, wie siehst du denn aus und so, ne? Siehst aus wie ein Affe und so. Oh und je, so und, ich, ne? Und ich hab's gerade auch noch gesagt. Ja, ich sag mal, jetzt komme ich mit klar, ja, mit ne? Ja, ja. Aber das ist natürlich für jemanden, der in der Pubertät ist, ganz, ganz schlimm, ne? Wenn man sowas hört. Ja, natürlich. Also, wie alt warst du, als du so richtig anfing zu wachsen? Das war. Lass mich nicht lügen. Das fing ja so langsam so mit 15, 16, 17, so ging das schon so. Langsam, da habe ich schon meine Mutter da so... Ja, das ist aber auch normal da, ne? Die problematisch Zeit. Und so, ich denke, ja, mein Gott, so viel Haare und so. Und dann meine Mutter mir noch tröstend gesagt, ja, mach dir nichts draus und so, da stehen die Frauen drauf und so. Und stehen die Frauen drauf? Ja, also, ich persönlich, ich bin da geteilter Meinung. Also, ich muss dazu sagen... Na, wie sind deine Erfahrungen denn mit Frauen, die Reaktionen? Man sieht es dir ja nicht an, wenn du ganz normal angezogen bist und wenn du irgendwann dann nackt neben einer Schönen liegst. Wie reagiert sie? Ja, also unterschiedlich. Also sag ich mal, ich speziell das mit meiner Freundin, also die kommt da schon mit klar. Also sie hat mir auch gesagt, sie hat also nichts dagegen und Also hast du eine im Moment. Ja. Mhm. Hast du denn auch negative Reaktionen von Frauen schon erfahren, die sogar vielleicht gesagt haben, Ja. Ehrlich? Wäre also unsauber irgendwo. Unsauber? Ja, irgendwo die, also sie möchten dann, ich hatte mal so eine Freundin gehabt, also war so. Ja, also sagt man halt nicht Wochenendbeziehung, aber irgendwo so, ne. Und die sagte mir, also, ne, tut mir leid, aber ich kann mir nicht vorstellen und irgendwo möchte ich dann nicht so, da war es zu viele Haare und so, auf der Brust und so, und das wäre mit zu unsauber, unästhetisch irgendwo. Was soll Unsinn, ne, dass man das mit unhygienisch verbindet? Man kann das ja genauso waschen und duschen wie normal auch. Ja. Hast du viele Haare, habe ich gerade vergessen zu fragen, auch so im direkten Po-Bereich? Also, das, ja, ich sag mal, das hält von Grenzen, ist nur außen am Po praktisch, ja. Ah ja, das ist ja schon mal dann ganz, ganz angenehm. Ja. Hast du heute eigentlich auch noch Hemmungen, an den Strand zu gehen, ins Freibad oder in die Sauna? Ja, also ich war seitdem, seitdem ich dieses Erlebnis in der Schule hatte, wo wir auch mal schwimmen gewesen sind, von der Schule aus. Und da war so eine Sache mit so einigen Leuten da, die sich auch irgendwo beschwert haben beim Bademeister. Warum, weswegen, ich weiß nicht, kann es nicht sagen, keine Ahnung. Und ich kam davor wie ein Außenseiter irgendwo. Mhm. Dass der Bademeister schon auf mich zugekommen ist und mich gebeten hat, ich möchte das Hallenbad verlassen. Nein. Doch. Das hat der Bademeister gesagt? Ja, er hat mich nicht direkt rausgeschmissen, aber er hat mich höflich darauf angesprochen, ich möchte doch das Hallenbad verlassen. Ich denke, warum? Habe ich irgendwas gemacht? Ja. Habe ich irgendwo gegen Baderegel verstoßen oder so, ja? Aber das war nicht an dem. Mhm. Ja, nur deswegen, wenn ich jetzt auch verstanden hätte, ja, dass ich meine Bademittel nicht aufhöre. Ja. Also das ist ja nur wirklich unverschämt. Ja, das also ist ich habe nicht verstanden. Ja. Ich habe mich nicht mehr weiter darum gekümmert, ich bin rausgegangen. Ja, weil auch die ganzen Leute geguckt haben, das haben wir eh schon ein paar. Klar, alle gucken dann und wenn der Bademeister sich dann auch noch so fällt. Wie machst du es denn so, wenn du in Sommerurlaub fährst, irgendwie in Süden? Oder fährst du gar nicht in Süden ans Meer? Ja, also, wo du gerade Urlaub ansprichst, also ich war schon lange nicht mehr so im Urlaub. Also, deshalb? Aber, bitte? Deshalb? Nee, deshalb nicht. Deshalb nicht. Nur aus zeitlichen Gründen, sag ich jetzt mal. Ach so. Nur, das Problem ist, überhaupt jetzt rum im Sommer. Also gut, da bin ich in Winterzeit, aber im Sommer. So Freibäder oder so oder Hallenbäder sitzt gar nicht mehr drin. Mhm. Aber also, wenn du jetzt meinetwegen irgendwie deine Umstände das erlauben würden und du würdest in die Karibik fliegen oder ins Mittelmeer oder so, würdest du schon an den Strand gehen? Ja, nicht so ganz gerne. Oder an einen einsamen Strand wenn schon. Nee, ganz gerne nicht. Also vielleicht kommt es darauf an, ich sag mal, sind ja auch vielleicht Leute, die mich nicht kennen. Mhm. Ich weiß nicht, womit es zusammenhängt. Michael, hast du schon in deiner Not mal versucht, alles abzurasieren? Ja, schon ist hier so locker, aber ich hab's mal ausprobiert, ja. Aber nicht alles, sondern einfach mal testweise am Arm. Aha. Und? Habe ich dann erst nassrasiert, alles schön abrasiert. Mhm. Und hab dann gesagt, oh ja, ist ja alles schön glatt. Wenn ich mir jetzt am ganzen Körper so machen würde, wäre alles schön sauber. Mhm. Aber da wäre dann eine Unmenge Arbeit. Eine Unmenge Arbeit und vor allen Dingen müsstest du es ständig machen, sonst juckt es und piekst es wahnsinnig. Ja, vor allen Dingen, es wächst auch ziemlich schnell wieder. Ja, genau. Es gibt ja auch so Enthaarungscreme, aber ich weiß nicht, ob man diese ganzkörpermäßig anwenden kann. Ja, also mit so Sachen habe ich noch gar nichts. Entschuldigung, du warst aber auch noch nie bei einem Arzt deshalb. Nee. Also ich kann mir höchstens vorstellen, ich vermute es einfach mal, dass es vererbt, also bedingt ist. Also ich meine beim Arzt insofern, dass du irgendwas dagegen unternehmen könntest. Ich glaube, da kann man nichts unternehmen. Ne? Das ist, wenn dann alles nur sehr kompliziert und schmerzhaft. Und ja, nee, aber ich weiß es nicht. Also ich sag mal, ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass es vererblich bedingt ist. Mein Vater ist auch so ziemlich behaart, hat auf dem Kopf sehr wenig Haare. Ja. Das sieht ja sehr lustig aus, dann, wenn man dich so sieht, auf dem Kopf nichts und sonst so viel. Ne? Ja, wie ein Teddy. Ne? Ja, genau. Aber Michael, du bist ein netter Typ und ich glaube, da musst du halt mit leben. Es gibt viel Schlimmeres. Aber ich sag mal, für mich persönlich halt, muss ich sagen, war schon irgendwo, ne? Klar, man sagt das aus Außenstehender leicht, es gibt Schlimmeres. Natürlich gibt es schlimmere Handicaps, aber klar. Aber du hast eine Freundin, die findet es okay und die kann sich damit, hat sich damit arrangiert. Also ist doch alles im grünen Bereich. Die hat sich damit zurechtgefunden, ja. Die kommt damit ganz gut klar. Ja. Da bin ich nur froh drum. Ja. Die unterstützt mir dabei und sagt, komm, nimmst du nicht so tragisch. Ja. Genau wie du sagst, es gibt Schlimmeres. Ne? Absolut, ja. Und geh ganz offensiv raus, wenn du mal in Urlaub fährst oder so. Lass dir doch gucken, ist doch scheißegal. Ja. Absolut egal. Ja, jetzt mittlerweile, also gut, wenn ich mal irgendwo in so eine Situation kommen sollte oder so, mir sagt, du hast aber ziemlich viele Haare, ne? Dann überhöre ich das total und sage einfach nur, ja gut, dann friert halt im Winter nicht so viel. So, genau. Immer so eine Antwort parat und dann ist die Sache gelaufen. Lieber Michael, grüß die Freunde von mir. Ja, ganz herzlich. Werde ich machen. Wieder. Und kann ich vielleicht kurz grüßen? Ja, ganz kurz. Sehr gut, ich grüße alle aus Haltern, die mich kennen. Ach, das ist ein schöner Gruß. Ich grüße alle aus Haltern, die mich kennen. Ja. Ich grüße alle aus Köln, die mich kennen. Oder in Köln. Tschüss, Michael. Alles klar. Tschüss. Hier ist 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, hier so ganz frank und frei mitten in der Nacht über alles Mögliche und alles Unmögliche, dann ruft an, ne? Kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Wir haben nicht Kosten und Mühe gescheut, um es euch zu ermöglichen, hier anzurufen oder zu faxen. Petra, 35 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, morgen. Na, Petra, um was geht's? Oh, es geht um dich. Es geht um mich? Du machst mir das Leben zur Hölle. Weißt du das eigentlich? Nein, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass du erzählst, was ist los? Meine Tochter. Ja? Meine Tochter. Deine Tochter. Die ist sowas von verliebt, also die liebt dich so sehr, das ist schon nicht mehr normal. Vorher waren es die Backstreet Boys, dann war es Jean-Claude Van Damme und jetzt bist du es. Ihr ganzes Zimmer ist voll mit Fotos, also was heißt Fotos, das schneidet sie sich alles aus Zeitungen, jetzt selbst den kleinsten Schnipsel. Wie alt ist sie denn, muss ich mal fragen zwischendurch? Sie ist 15. 15 erst? Ja. Da bin ich so ein alter Sack dafür, für dein Mädel. Ja, hab ich ja auch gesagt, das ist ein alter Sack. Ja, genau. Und da fing das so an, ich gucke deine Sendung von Anfang an. Ja. Und dann habe ich das immer so mal beim Frühstück, wir sind selbstständig, also wir können alle zusammen frühstücken und so, ne? Ja. Und dann habe ich das erzählt und mein Mann dann immer, ach da, das ist sowieso alles getürkt. Ja, hat er gesagt, da kann sowieso keiner anrufen und so. Den knöpfe ich mir gleich mal vor. Ja, und dann ging das so weiter und meine Tochter, die war dann ja auch noch jünger und ja. hat auch nichts so, ne, die hat ihre Backstreet Boys ja im Kopf und dann war es Blümchen und was weiß ich nicht alles. Ich fühle mich sehr geehrt, in einer Reihe zu stehen zwischen Blümchen, Backstreet Boys und dann Domian. Erzähl mal weiter. Ja, und dann ging das so weiter. Und seit ungefähr 7 Monaten hat sie angefangen, also das erste Mal habe ich freitags, meine ich, oder in den Ferien mit ihr zusammengeguckt und dachte, Mama, der sieht aber gut aus. So hat sie das gesagt. Ich sage, ja, ich sage, sieht er auch, ne? Muss man ja zugeben. Ja, und dann nächsten Tag, Mama, können wir wieder gucken? Ich sage, ja, gut, du hast Ferien, gucken wir nochmal. Und dann fing das an. Und dann hatte ich 2 Bücher von dir. Mhm. Ja, und die hat sie dann auch so durchgelesen, fand sie auch so ganz interessant. Und dann das dritte Buch, was sie jetzt von dir hat, das ist das, wo du deinen Fall da im Herzen hast. Wo ich halbnackt auf dem Cover bin. Richtig. Ne? Mhm. Und weißt du, was sie damit gemacht hat? Sag's. Da ist sie in eine Druckerei gegangen und hat sich Bettwäsche drucken lassen. Nein. Das hat 250 Euro ungefähr gekostet. Und die Bettwäsche ist jetzt immer auf ihrem Bett. Jetzt ist der nackte, fast nackte Domian auf der Bettwäsche von deiner Kleinen. Genau. Und aber ich habe ja gar nicht, ich dachte, naja, das geht auch wieder vorbei und so. Ja. Ja, und dann mein Mann, das sage ich dir jetzt so, ne? Ja. Der ist ins Zimmer reingegangen, ich sag's dir so, wie es war. Bitte. Und er sagte, was ist das denn jetzt wieder für ein Affe? Also der findet das überhaupt, also der kannte dich so auch nicht, der schläft um die Zeit ja immer, ne? Was ist das jetzt wieder für ein Affe? Was singt der denn, sagt er. Ich sage, das ist kein Sänger, das ist Domian, kenne ich nicht. Ich sage, ja, ist auch besser so. Ja, und sie, also die ist total verrückt nach dir. Also sie ist jetzt letztes Wochenende zum Beispiel nach Köln gefahren und wollte dich treffen. Nein, und da das musste ist ich sie mit, ja, und ich musste mit der Polizei am Bahnhof abfahren. Und dann ist sie wieder zurück. Also die aber gut, aber gut, dass du es gemacht hast, weil das ist ja Wahnsinn. Woher kommt ihr? Wo wohnt aus ihr? Aus Ramsche. Wo ist das? Im Norden, ne? Irgendwo. Ja. Ja, das ist eine ganz schöne Ecke. Also ich denke mal, so wie lange bist du gefahren? 4-5 Stunden bist du bestimmt gefahren. Ja, sie kam nach der Schule nicht nach Hause, rief mich aber noch netterweise an und sagte, sie ist mit ihrer Freundin Michaela in der Stadt. Mhm. Und Michaela kam mittlerweile nach Hause. Ich sag, wo ist denn meine Tochter? Ja, die wollte nach Köln. Ja, da wusste ich dann ja Bescheid. Und dann habe ich die Polizei angerufen und habe ein Foto per Fax zur Polizei geschickt. Nach Köln. Und die haben dann meine Tochter da am Bahnhof aufgegabelt. In, ne? In Köln am Bahnhof? Ja, und sie wollte eigentlich zu dir, obwohl sie weiß ja gar nicht, wo du wohnst. Genau, genau. Ja, aber die hätte dich, ich glaube, die hätte dich 14 Tage gesucht, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also die ist krank, ist die. Das ist wirklich schon krank. Aber die will ist eine, heiraten, die will Kinder von dir und was nicht alles. Also wir streiten uns richtig. Das ist, hört sich und, jetzt so. Und das Argument, dass ich nun gut ihr Vater sein könnte, interessiert sie nicht. Ich habe ihr auch gesagt, dass du bisexuell bist. Zum Beispiel, ja. Weißt du, was sie mir da gesagt hat? Ach, ist doch interessant, oder? Ja, wenn er mich sieht, dann nicht mehr. Aber eine selbstbewusste junge Frau. Ja, das ist sie. Wenn er mich sieht, dann nicht wenn mehr. Wenn er mich sieht, dann nicht mehr. Dann habe ich cool, gesagt, cool. Ich sag Katharina, ich sag, der steht auch ein bisschen so, du stehst ja mehr so auf dem Weg so ein bisschen mit Form. Ja, ja genau, so du ist hast es. 5 Kilo hat sie zugenommen. Deswegen. Ja, ich und mag dann ist sie los nach Köln. Die eher drallere Frau, ja. Da hat sie 5 Kilo zugenommen. Da hat sie 5 Kilo zugenommen. Herr Peter, sie ist 15 Jahre, ich vermute, dass sie Schülerin noch ist. Sie ist Schülerin, ja. Da kann sie doch nicht jede Nacht vor der Glotze sitzen. Ne? Das macht sie dann heimlich. Das macht sie nicht. Es sei denn, ich erwische sie dabei, dann mache ich das da alles zu, ne? Aber Freitag sowieso immer. Immer. Schade, dass wir heute nicht im Fernsehen sind. Die Arme. Jetzt ist sie enttäuscht. Da läuft Wolf Biermann, glaube ich, bei uns im Villa. Ja, ja, da ist sie auch in. Also sie hat dann, ich sag, weißt du was, wenn du nicht aufhörst mit deinem Domian, ich sag, dann rufe ich den an. Und er sagte, du, da kommst du sowieso nicht durch. Und schwuppdiwupp hat es schon geklappt. Und dann hat es geklappt. Pass auf. Und sagst, du kommst sowieso nicht durch. Petra, das klingt jetzt erstmal alles so sehr, sehr lustig und natürlich auch schmeichelhaft irgendwie für mich, aber es ist ja dann irgendwie auch nicht lustig, ne? Für mich ist es nicht lustig, nee, es ist weil nicht lustig. Zum Beispiel, sie hat so viele vor ihrer, weil sie ist wirklich ein sehr hübsches Mädchen, aber die lässt sie alle abblitzen und sagt, nee, also ich krieg sowieso den Domian. Aber und sie will jetzt auch nach Köln ziehen, sie will also ihr Abitur, wenn sie das hat, dann zieht sie nach Köln. Und dann wird sie dich wohl heiraten, also dann bist du nachher mein Schwiegersohn. Ah ja, gut. Hallo Mama, ne? Hallo Schwiegermama. Ja. Schwiegermama Petra. Ja. Wenn sie oft die Sendung hört und sieht, dann hat sie sicher auch schon mitbekommen, so ähnliche Fälle hatte ich ja schon ein paar Mal hier als Thema. Und dann sage ich ja immer ganz, ganz, ganz hart zu den Anrufern, lass es sein, entliebe dich wieder, wenn du verliebt bist in einen Star zum Beispiel oder in einen Sänger oder irgendwie, weil das keine Zukunft hat. Ja, aber du bist für sie kein Star, du bist für sie so, ja, ein Freund, weil, weil sie dich ja immer so sieht. So erzählt sie mir das, ja. Ne? Aber dennoch bin ich sehr weit weg, bin im Fernsehen nur zu sehen für sie. Versuch mal ein bisschen gegenzusteuern. Also ich glaube, auch hier, möchtest du mal mit sprechen? In der Tat, sie ist da. Ja, natürlich, natürlich, her damit. Gebe ich sie dir mal. Ja, halt, wie heißt sie? Katharina, glaube ich, ne? Hast du gesagt. Hallo Domian. Du bist, heißt du Katharina? Ja. Katharina. Mensch, was höre ich denn da alles? Ich bin ja ganz baff. Ich liebe dich einfach so. Ach, Katharina. Du machst mich ja ganz verlegen jetzt. Du weißt ja, dass ich so sehr viel älter bin als du. Das ist mir egal. Du bist mein Traummann. Und wir wohnen so weit auseinander. Ja. Und ich stehe doch eigentlich auch mehr auf Männer. Das ist mir egal. Du meinst, wenn du vor mich trittst, wie deine Mama gerade gesagt hat, ist es aus mit meinen Männervorlieben. Nee, Katharina, jetzt mal ganz im Ernst. Ich finde es super nett, dass du so ein toller Fan bist. Das schmeichelt ja jedem, der so im Radio oder Fernsehen arbeitet. Aber jetzt ganz, ganz im Ernst. Ich finde es nicht gut, wenn man sich zu sehr in solche Personen wirklich verliebt. Weißt du warum? Weil das hat keine Zukunft. Und du bist ein tolles, junges Mädchen, hat deine Mama gerade gesagt. Siehst gut aus. Domian, das muss mit Döne Zukunft mit uns haben, das muss einfach. Nein, man hat's aber nicht. Und dann blockierst du all die tollen Sachen, die du vielleicht erleben könntest nebenher. Die du jetzt, die Jungs, die du kennenlernen könntest. Mir egal, du bist mir das wert. Aber es gibt keine Zukunft für uns, Katharina. Wir werden nie heiraten oder sowas. Und in ganz näheren Kontakt kommen. Vielleicht werden wir uns irgendwann mal sehen, wir unterhalten uns nett, aber das war's dann aber auch. Weißt du? Das ist genauso, du hast früher auch für die Backstreet Boys geschwommen, ne? Sagt deine Mutter. Ja, aber nicht so wie für dich. Ja. Aber egal. Es hat wirklich definitiv keine Zukunft. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich so einen Fan habe wie dich, aber so privat und Liebesbeziehungen und so ist nicht. Muss ich leider so klar auch sagen. Aber ich halte es einfach nicht ohne dich aus. Doch. Weißt du, man kann sich in so Sachen auch einsteigern. Wenn man nur und nur und nur an so eine Person denkt, dann ist man irgendwann auch verknallt. Aber man muss das ein bisschen runterschrauben. Weil ich bin ja gar nicht wirklich real für dich da. Du siehst mich nur in der Glotze. Und ich führe mein privates Leben mit meiner Welt, die ganz weit weg ist von deiner Welt. Deshalb, ich will damit nicht sagen, dass ich dich nicht nett finde. Ich glaube, dass du eine tolle junge Frau bist, aber es wird keine Liebesbeziehung zwischen uns beiden geben. Und mach bloß keine Dummheiten, fahre nicht irgendwie einfach nur durch die Welt und irre hier durch Köln, um mich zu suchen. Das ist Wahnsinn. Das werde ich machen. Nee. Selbst wenn du mich finden würdest, kann ich dir nichts anderes sagen, als das, was ich dir jetzt gesagt habe. Und dann ist es irgendwie noch ein bisschen trauriger, dann hast du dir extra die Mühe gemacht und so. Ich finde es immer gut, wenn man so Leute toll findet. Ich habe auch immer wieder Leute im Fernsehen oder weiß ich, jetzt Sänger oder so auch toll gefunden. Aber man muss das immer so in einem richtigen Maß machen. Ich habe auch noch nie jemanden so geliebt wie dich. Noch nie. Weißt du, Katharina, zur Liebe gehören immer zwei Leute. Dann ist es erst wirklich Liebe. Sonst ist es ein sich hineinsteigern. Und ich liebe dich ja nicht. Ich kenne dich ja gar nicht. Das kannst du mir doch nicht antun. Doch. Weißt du, ich glaube, es ist besser so, wenn ich dir das so ehrlich sage. Also wenn ich dir irgendwie falsche Hoffnung machen würde, dann wäre es ja noch viel blöder. Und hinterher würde ich dann sagen, hier Edbed, ich will's doch nicht. Da darfst du nicht traurig sein. Wie gesagt, ich bin ganz stolz, einen Fan zu haben, wie dich. Aber keine private Liebesbeziehung. Red mal mit der Mama gleich nochmal drüber. Und du gibst mir bitte nochmal deine Mutti, die ist noch da, ne? Ich werde dich aber immer lieben, Domian. Ja. So, vielleicht. Ist das nicht schlimm? Ja, Petra, du bist da, ne? Ich merke es, es ist wirklich sehr ernst. Und ich weiß nicht, ob du hast du mitgehört, was ich gesagt habe? Ja, nee, so nicht so richtig, weil es muss ja ganz leise sein. Ja, ich habe halt gesagt, dass das nicht fit mit uns beiden. Und ja, klar, das ist mir auch schon klar. Also mit 35 hat man das, jetzt sagt sie wieder, das wird noch was. Und dann sagt sie mir, ja, ich beweise ihm schon, dass er nicht schwul ist. Und was sie mir den ganzen Tag erzählt, also das ist schlimm, ist das. Und ich höre nichts anderes. Morgens, wenn wir aufstehen, wir haben in der Küche aus dem Videorekorder mit Fernseher, als erstes kommt die Kassette von dir da rein. Also kriegt schon eine Krise. Ich habe ihr gerade gesagt, dass ich stolz bin, so einen engagierten Fan zu haben, wie sie ist. Aber ich habe ihr gesagt, dass es niemals eine private Liebesbeziehung zwischen uns geben wird, weil sie viel zu jung ist, sie ist viel zu weit weg von mir und überhaupt sind überhaupt keine Grundlagen dafür da. Nee, das ist mir. Also das muss ich dir alles nicht sagen. Ich versuche ihr das wirklich immer wieder vorzuhalten, ne, dass das sinnlos ist. Du sagst vor Angst, dass sie wieder abhaut da nach Köln und dich deiner ganzen Stadt versucht und all so ein Kram. Habe ich auch gerade gesagt, sie soll das sein lassen. Ja. Also, ich hoffe, dass das vielleicht jetzt noch ein bisschen nachwirkt. Also mehr als so klar die Wahrheit sagen kann man ja nicht. Nee. Ich werde nochmal mit ihr reden und werde auch mit ihrer Freundin nochmal reden, dass die auf sie einredet. Aber im Moment muss sie erstmal, glaube ich, irgendwie, dass sie sich mal verliebt oder irgendwas, ne? Mhm. Und jetzt sagt sie wieder, das geht nicht. Sie vergleicht alles. Also, und da ist auch nicht, wenn ich ihr irgendwie was, dann sitzt sie vorm Fernseher, das musst du dir mal angucken, dann sitzt sie vorm Fernseher, boah, Mama, guck. Da sieht er gut aus und der Körper. Und da hattest du letztes Mal irgendwie so ein rotes T-Shirt oder orange. Mhm. Da ist ja bald, also sie ist ja nicht normal. Also, halt ihr das immer wieder klar vor Augen? Ich muss jetzt ja ein bisschen schmunzeln, aber es ist nicht zum Lachen. Nee, zum Lachen, also halt. Ich finde es manchmal auch schon zum Lachen. Also mein Mann und ich sitzen manchmal auf und müssen wirklich lachen. Also, du musst ihr im Prinzip immer wieder das sagen, was ich gerade gesagt habe. Ich hoffe, dass das auf die Dauer wirkt. Denke ich auch. Ich versuche es. Und wenn sie dir dann mal über den Weg läuft, dann schickst du mir bitte wieder nach Hause. Aber hallo, sofort. Ja. Du grüßt mal deinen Mann von mir, nicht, dass der zu viel Schlechtes von mir denkt. Nein, also der hält ja von deiner Sendung überhaupt nicht. Also der sagt, das ist alles Lug und Trug und wie kann man da nur anrufen? Also wenn ich ihm das sage, dann sagt er sowieso, du bist doch bekloppt, sagt er dann zu mir. Gut, wir müssen ja auch Kritiker haben. Ja, genau. Liebe Petra, also toi, toi, toi, nimm die Kleinen nochmal richtig in die Hand und sag ihr das. Mach ich. Alles Gute. Gut. Tschüss. Jetzt habe ich den Peter hier. Hallo Peter, 50 Jahre alt. Hallo Domian, guten Morgen. Das ist ein Ding, ne, was wir gerade gehört haben. Ja. Mann, 15 Jahre. Auf einer Seite ist nett, ne. Irgendwo nett, aber auch tragisch, ne. Ja, ich erlebe sowas, wenn ich morgens in der Straßenbahn sitze und die in Anführungszeichen kleinen Mädchen sehe. Ne? Ja. Ich merke daran, dass ich älter werde, wenn ich denke, oh, wie mag wohl die Mama aussehen. Ja, ja, genau, stimmt. Das ist ein Kriterium, ne? Ja. Was ist dein Thema, Peter? Mein Thema ist Problem mit der Sexualität. Welche Probleme? Welche Art von Problemen? Welche Art? Bei mir dauert das für Frauen zu lange. Aber die Frauen mögen das doch gerne, wenn es lange dauert. Ja, aber nicht so lange. Wie lange dauert es denn? 6 bis 8 Stunden. Oh. Und dann? 6 bis 8 Stunden? Bis du kommst? Ja. Auch wenn du alleine mit dir Spaß hast? Nö, dann kann das auch so in einer Stunde, 2 Stunden gehen. Aber immerhin, das ist ja auch noch lange. Die meisten Männer können das ja schwuppdiwupp in ein paar Minuten. Ja, das habe ich auch gehört. Also alleine beim Onanieren 1 bis 2 Stunden, bis du zum Orgasmus kommst? Ja. Drücken wir es gleich so klar aus, wenn du mit einer Frau zusammen bist, 6 bis 8 Stunden? Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Also es kann noch länger dauern, ne? War das immer schon so, dass es auch mit dem Älterwerden zu tun? Nee, das war schon immer so. Ich halte es für möglich, dass es einmal so aufgrund meiner sexuellen Einstellung kommt. Welche hast du denn? Welche sexuelle? Es soll Spaß machen. Und dazu brauche ich in dem Sinne nicht unbedingt sofort den Abgang. Finde ich eine gute Einstellung. Der Weg ist das Tolle, nicht das Ankommen. Eben. Ja, ich denke, die meisten Männer sind, wenn sie oft über den Kopf streicheln und Haare fühlen, gedanklich schon in anderen Haaren am Wühlen. Mhm. Und dadurch versäumt man ziemlich viel. Hast du eine, bist du in einer Beziehung? Ich bin seit knapp zwei Jahren verheiratet. Ja. Habe eine 9-jährige Tochter, bin mit der Frau 14 Jahre zusammen. Ach. Als ich sie kennenlernte, hatte ich 5 feste Freundinnen. Und meine Frau sagt also auch schon laufend, ich soll mir Freundinnen suchen. Ne, weil es passiert, seitdem meine Tochter da ist, ja, nur noch wenn sie Lust hat, und das ist vielleicht 4 bis 8 Mal im Jahr. Ach so, im Jahr? Im Jahr. Ach, das heißt, sie hat viel weniger Lust, seitdem die Tochter da ist, als denn du? Ja. Du hast immer noch... Ich habe immer noch genauso viel Lust. Egal, ob du nun 50 bist oder 40 oder 55. Ja, ja. Das heißt, du bist ein sehr potenter Mann. Ja, potenter als die Kondition erlaubt eigentlich. Wie ist denn deine Frau oder deine Freundin, deine Beziehung, mit der du 14 Jahre zusammen bist, mit dieser Kraft so umgegangen oder mit diesem Phänomen umgegangen, dass du erst einen Orgasmus hast nach so vielen Stunden? Das hat sehr lange gedauert, bis ich ihr klar gemacht habe, dass also, wenn, sag ich mal, der Sack voll ist, dass es im Schlaf kommt, mhm, und dass ich darum nicht mit einer Frau schlafe. Dass das also nicht das Wichtige ist, wenn ich mit einer Frau schlafe. Ja, aber dann ist es doch eigentlich gar kein Problem. Das bedeutet doch, so habe ich das jetzt verstanden, dass du gar keinen Orgasmus haben musst unbedingt. Das Problem ist aber, was mir auch frühere Freundinnen gesagt haben, dass sie nach einer Zeit meinen, dass es mir keinen Spaß macht, weil sie sich das halt nicht vorstellen können. Gut, aber das ist ja, liegt aber jetzt an dir, das so zu vermitteln, dass es dir nach wie vor Spaß macht. Ja, aber... Und dass du auch aufhören kannst, ohne dass du einen Samenerguss hattest. Ja, das ist kein Problem für mich, ne? Aber für die Frauen ist es meist ein Problem. Ja, aber das ist, finde ich, ein reines Kommunikationsproblem. Das, vor allen Dingen für deine Beziehung muss es doch nur wirklich, deine Frau muss das doch wissen, dass es okay ist so. Ja, das Problem ist auch, dass Zärtlichkeiten so gut wie gar nicht stattfinden. Warum? Außerhalb der Sexualität. Mit deiner Frau? Mit meiner Frau. Aber das ist wieder ein anderes Problem zwischen euch. Ja, und dass ich auch... Deshalb sagt sie, soll ich mir Freundin suchen. Aber das ist ja nicht das, was ich dann will. Ne? Also es sind aber erst zwei Probleme. Einmal, dass du so lange brauchst, bis du kommst. Und jetzt, dass du auch große Probleme in der Beziehung mit eurer Sexualität hast. Ich glaube aber, das eine beruht auf das andere. Aber warum? Warum? Warum? Deine Frau weiß doch, wie du gestrickt bist. Und die weiß doch, dass es dir Spaß macht. Aber mittlerweile ist ja so, sobald ich sie irgendwie anfasse, in den Arm nehme und streichle, ich weiß, wo sie es mag, sei es eine sexuelle Stelle oder nicht, kommt sie auf den Gedanken, ich will. Und da sie weiß, dass ich in Anführungszeichen immer will oder immer Lust habe, fühlt sie sich überfahren und unter Druck. Ah, verstehe. Sag mal, du musst doch, wenn du mit einer Frau so lange brauchst bis zum Orgasmus, auch wirklich von ungeheurer Potenz sein. Das heißt, über 6-8 Stunden hast du eine Erektion. Nein. Weil ich bin ja nicht eine sture Bumsmaschine in dem Sinne. Ja. Wenn ich dann meinetwegen mal was Orales mache, ohne, dann hängt er. Ach so. Da brauche ich in Anführungszeichen keine Latte. Ich dachte schon, du wärst jetzt ein medizinisches Wunder oder du wärst als kleines Kind vielleicht in Viagra gefallen oder irgendwas. Ich glaube also, das wäre katastrophal. Glaube ich auch. Da würde mir irgendwo anders Blut fehlen. Aber jetzt das Problem mit deiner Frau. Und sie hat dir angeboten, dass du dir Freundinnen suchen kannst. Ja. Dann hätte sie gar kein Problem mit, wenn es reine Sexgeschichten wären. Als ich sie kennenlernte, habe ich das noch halb profimäßig gemacht, nebenher. Halb profimäßig? Als Callboy oder wie? Ich war befreundet mit einem ganzen Haus in Dortmund und habe da die Frauen, die Lust hatten, besucht. Oh, das sind aber jetzt zweideutige Worte, die ich nicht so richtig verstehe. Das war also ein... Also warst du befreundet mit einem Bordellclub? Ja. Aber die Frauen... Die haben mich gerufen. Warum? Hast du die bezahlen müssen auch? Nein. Also die haben ihre Freier gehabt und ab und zu haben sie dich eingeladen? Ja. Damit sie ihren richtigen Spaß hatten? Ja. Weil du so ein doller Hecht bist? So haben sie es mir gesagt. Ja, das scheint ja wirklich ein doller Kerl zu sein, Mensch. Das ist problematisch. Ja, so problematisch. Aber jetzt ganz, auch nochmal wirklich ganz im Ernst. Deine Frau, mit der du eine eigentlich glückliche Beziehung hast, ist das so? Ja. Ihr habt ein Kind miteinander? Ja. Sagt zu dir, hier mit deiner Sexualität komme ich nicht so klar. such dir doch vielleicht noch ein anderes sexuelles Betätigungsfeld. Ich bin nicht eifersüchtig, ne? So ja. Hat es gesagt. Ja. Das ist doch eigentlich genial, Peter. Was willst du denn mehr? Ja. Schön wäre doch, wenn sie jetzt vor Eifersucht platzen würde und du unbedingt raus wolltest und so. Ich weiß halt nicht, ob es so ist, ne? Ja, und ich hab auch keine Lust, was soll ich denn suchen? Das, was du brauchst sexuell. Ja, ich habe einmal schon mehrere Beziehungen nebenher gehabt, ne? Ja. Aber ich suche keine Frau zum reinen Bumsen. Ich suche eine für Gefühl. Mhm. Aber da hast du ja nur deine Frau. Aber mit der kannst du keine, da hast du keine Sexualität. Ein schwieriges Problem. Ja. Aber deine Frau kann letztendlich nicht erklären, warum sie keine Lust mehr hat auf dich. Nein, kann sie nicht. Sie sagt immer, sie will was dagegen tun, weil wenn wir zusammen schlafen, dann macht es ihr Spaß. Mhm. Dann versteht sie es die nächsten 2-3 Stunden nicht, dass sie keine Lust hat. Mhm. Seid ihr beide sehr so offene Menschen? Ich denke, ja. Ja, du wirkst auch sehr offen. Mir scheint dieses Problem wirklich sehr speziell zu sein. Wäre es denkbar für dich und für deine Frau, wenn du vielleicht für sie antworten kannst, jetzt zu einer Beratungsstelle mal zu gehen? Haben wir schon mal gemacht. Habt ihr schon mal? Haben wir schon mal gemacht. Da wurde dann festgestellt, dass ich einiges ändern müsste. Ja. So Umgang mit ihrer Tochter und im Haushalt helfen und dies und das ändern, damit das eventuell dann wieder klappen könnte. Und dann habe ich versucht, das zu ändern und dann klappte das auch nicht und dann wurde wieder was geändert und das war so eine verkehrte Stelle irgendwo. Ja, also dieser Ratschlag scheint mir auch mit Verlauf ein bisschen profan. Ich glaube, das ist komplizierter bei euch. Ja. Vor allen Dingen, was den Themenbereich Sexualität anbelangt. Ich möchte mal gerne, dass du mit meinem Psychologen ein paar Worte redest. Peter. Mit dem Woher weißt du das? Ich habe vor 5 Jahren schon mal mit dir gesprochen. Da ging es um einen krebskranken Freund. Ach so. Nee, das ist ja lustig, deshalb, weil du Peter hast, weil der heute zufällig da ist. Er ist ja nicht jeden Abend da. Und da hast du damals noch mal mit Peter geredet. Ja. Ach so, ja. Das ist ein Zufall. Der Peter hat sicher noch eine Idee, wie ihr vielleicht an einen speziellen Sexualpaartherapeuten kommen könnt. Das wäre wahrscheinlich nicht der Schlechteste. Ja, das fände ich, glaube ich, das Klügste. Ich würde auf jeden Fall diesen Weg mal gehen, das kann nicht schaden, vielleicht kriegt ihr neue Anstöße und wenn es nicht klappt, muss man weitersehen. Aber auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit. Noch was anderes. Bitte. Vielleicht weiß ja irgendeiner von deinen Zuhörern, weil es sind ja einige, ein Mittel, was hilft, dass man als Mann schneller kommt. Muss ich nur dabei sagen, ich habe heute kein Radio hier und im Fernsehen bisher heute leider nicht. Können wir dir aber auch, wir können dich auch darüber informieren. Das wäre zum Beispiel auch eine Frage, die du mit einem Sexualtherapeuten besprechen könntest. Leg mal bitte auf. Okay. Und der Peter ruft dich an. Gut. Ich wünsche alles Gute. Gleichfalls. Tschüss, Peter. Tschüss. 1:33:13 und jetzt machen wir eine kleine Pause. J. werdet ihr denken, nun langt es aber mit der Pausenmusik. Es langt jetzt auch. Hier ist Radio 1 Live mit der Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Begrüße jetzt herzlich 29 Jahre alt Stefan. Ja, hallo Domian. Hallo Stefan. Guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen rufst du an? Ja, im Prinzip rufe ich eigentlich nur aus dem Grund an, ich habe mir gerade auf der Rückfahrt vom 1Live-Kultkomplex-Café euren ersten Redner angehört, der ja, für mich zumindest ein klein wenig verzweifelt klang. Der Michael, der so sehr stark behaart war. Genau, genau. Also mir geht's ähnlich, auch recht dünn auf dem Kopf und recht dick am sonstigen Körper, ne? Besiedelt, was die Haare angeht. Auch so ähnlich wie Michael, von, also der ganze Rücken voll, der ganze Bauch, Brust und sowas? Ja, also doch, kann man schon so sagen. Ja. Und ich musste halt ein bisschen schmunzeln, weil solche Situationen, wie er sie erlebt hat, sind mir nicht untergekommen, muss ich sagen. Also die Sache mit dem Bademeister fand ich schon, da habe ich echt geschluckt, da dachte ich mir, wie können Leute so drauf sein, aber gut, wie dem auch sei, es ist wohl so passiert. Aber du hast das nicht so als Jugendlicher erlebt, dass du gehänselt worden bist von anderen Jungs? Nee, also es ist mir gar nicht passiert. Was für ein Glück? Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist bei mir wahrscheinlich auch erst recht spät losgegangen mit diesem doch recht krassen Haarwuchs. So, das war erst so mit 17, 18. Und noch nicht ganz so früh, also noch nicht so mit 15. Ja, dann ist es ein bisschen erträglicher, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Und die Damenwelt? Bitte was? Und die Damenwelt? Die Damenwelt, also ich habe bis jetzt keine wirklichen Probleme damit gehabt und ich bin damit meistens, ja, wie soll ich sagen, recht offensiv umgegangen, habe so von vornherein gesagt, ich bin da so mit den Haaren auf dem Rücken schon ein bisschen alter, bin ich ganz ehrlich, habe aber so meistens gesagt, so, naja, es passt mir nicht unbedingt so ganz, das Thema irgendwie angesprochen und ich bin aber meistens, also in den meisten Fällen irgendwie schon, ja, auf eine zumindest neutrale, wenn nicht sogar positive Reaktion gestoßen. Das heißt, die Mädels kraulen dir ganz gerne auf dem Rücken, so durch den... Natürlich lieber die Brust. Ich höre meine Freunde gerade schreien. Ja, natürlich. Ja, also, Sind die Haare schwarz bei dir auch? Sie sind recht dunkel. Sie sind nicht schwarz, aber ich würde sagen dunkelbraun. Aber bei dir sieht man auch noch Haut auf dem Rücken. Natürlich, doch, ja. Das schon. Mhm. Also es ist jetzt kein Hundefell sozusagen, ja, aber ja. Es ist schon recht dicht. Ich habe einmal mal sowas gesehen. Einmal habe ich es gesehen am Strand bei einem Mann. Da sah man fast keine Haut auf dem Rücken. Das war nicht ganz krass. Gut, okay, das ist natürlich noch ein extremes Beispiel. Ich sage ja auch gerne so dieser Mafia-Rücken irgendwie, ne? Aber man kann natürlich was dagegen tun. So. Man kann was dagegen tun. Es gibt da also entsprechende Möglichkeiten und ich habe mir gerade euer Gespräch angehört von wegen nass rasieren und so. Ja. Das ist es nicht unbedingt. Ja, also, was kann man tun, oder? Mit Wachs dran gehen, es ist wohl ein wenig schmerzhaft. Mit Wachs? Bitte? Wie mit Wachs? Entweder mit warm oder mit Kaltwachs. Dass man sich halt wirklich die Haare am Rücken oder wo man sie sonst entfernen möchte, entsprechend mit dem Wachs bestreicht. Und dann, die Methode dürfte bekannt sein, halt, dass man da noch ein Tuch drauflegt und dann mit einem Ruck die Haare rausreißt. Ja, nee, kenne ich nicht, die Methode. Das war krass. Ja gut, das machen halt die Frauen sehr oft an den Beinen. Ne? Und, hast du das mit dir schon gemacht oder machen lassen? Das habe ich mit mir schon mal machen lassen, ja. Auf dem Rücken? Auf dem Rücken, ja. Und also ansonsten nicht. Also meine Freundin liebt die Haare auf meiner Brust, ganz klar. Die Haare am Rücken, die stören schon mal, die pieksen schon mal ein bisschen beim Löffelchen liegen, aber sonst... Hör mal, wie ist denn das, wenn man das dann macht auf dem Rücken? Wie lange hält das vor? Also ich sag mal, bis es wieder auf dem Level ist, den man hatte, bestimmt, bei mir waren es 6 Wochen. Das war auch nicht lang, ne? Aber ich muss sagen, es ist schon gut, um über die Sommermonate zu kommen. Stimmt, das ist ein ganz pfiffiger Ratschlag für 3 Wochen Urlaub auf Mallorca. Ne? Zum Beispiel, also, ja. Also, aber das muss währenddessen doch wirklich höllisch wehtun. Ne? Wie gesagt, man muss die Zähne ein bisschen zusammenbeißen, aber das passt schon. Das ist kein großes Thema. Also es gibt da wohl jetzt auch eine neuere Methode, das ist also nicht so ein Präparat auf wirklicher Wachsbasis, sondern auf einer Zuckerbasis. Das wird arabische Methode genannt. Es gibt auch ein Produkt, was ich jetzt natürlich nicht nennen möchte, aber das habe ich im Internet gefunden und das ist also Zuckergel. Vielleicht sollte man sich ganz einfach bei einem Hautarzt mal beraten lassen. Das gibt vielleicht noch schonendere Methoden, dass man, also ich weiß, wenn man im Krankenhaus liegt, dass man so einen Schaum dann da hinkriegt, wo noch Haare sind und dann fallen die nach einer Weile ab, die Haare. Das ist aber wiederum Chemie. Das ist Chemie, ja, ja, klar. Dann gut, kriegst du also im Prinzip das Haar so ganz knapp unter der Haut angelöst. Das ist also auch sowas wie eine Haarentfernungscreme. Also das erfüllt den Zweck nicht so ganz und das kommt dann wesentlich schneller wieder zurück. Mhm. Also mit dem Wachsen, beziehungsweise mit diesem Zuckergel, so heißt es, ist gründlicher. Gut, also wir haben jetzt gelernt, es gibt Methoden, das irgendwie zumindest für eine Zeit zu reduzieren und das Problem loszuwerden. Genau, du, wenn man eitel ist in den Sommermonaten. Wenn man eitel ist. Also das heißt, für die Sommermonate machst du das dann schon. Das ist ja auch unangenehm, am Strand damit rumzulaufen. Also ich habe es in diesem Jahr einmal gemacht oder machen lassen. Ich bin nicht unbedingt damit rausgegangen, aber ich habe mich halt mal ganz anders gefühlt, ganz klar. Aber ich würde es sonst, wenn ich im Sommerurlaub wäre, auf jeden Fall machen. Ja, da fühle ich mich mit wohl. Ich bin da halt selber, wie gesagt, eitler. Verstehe. Bist du vielleicht so ein bisschen SM-orientiert? Nee, gar nicht. Das wäre natürlich... das wäre ganz praktisch, ne? Dann wäre das noch ein Spaß für dich, diese Wachsprozedur über dich ergehen zu lassen. Da würde ich noch einen Ständer dabei bekommen. Vielleicht sogar das, ja. Ja, okay. So wird es nicht. Es ist Zickenbüsche und das lässt man über sich ergehen, aber grundsätzlich. Ja. Also ich danke dir für den guten Tipp. Vielleicht hat Micha noch zugehört oder all die anderen, die auch so stark behaart sind. Also nur Mut, ne? Es gibt Methoden, wenn man dann zu eitel ist. Und ich habe festgestellt, meine Freundin sagt so ganz entgegen dem Trend, der momentan so herrscht, sie liebt die Brusthaare von mir und da gibt es auch noch eine ganze Menge mehr Frauen, die draufstehen. Absolut, bin ich ganz sicher. Ne, die Frau an sich liebt eine stark behaarte Männerbrust. Ist doch klar. Genau. Tschüss Stefan, alles Gute. Julian, ich möchte noch eben meine Freundin grüßen, die sitzt am Telefon. Hallo Verena, super. Ihr Grüßer. Na okay. Und noch einen Gruß ans 1 Live-Team im Kultkomplex-Café, weil das war super heute Abend. Dankeschön. Wir gehen weiter. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Stefan, 28. Noch ein Stefan. Halt. Jetzt habe ich ihn. Stefan, hallo. Ja, hallo jetzt. Ich hatte falsch gedrückt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Um was geht's bei dir? Ich möchte zuerst was loswerden, was ich schon ganz lange sagen wollte. Ich habe deine Sendung gehört im Fernsehen. Ja. Jetzt zum ersten Mal so mit dem Telefon im Radio. Und also die Macher von dieser ganzen Sendung, also die Bosse und so, sollten sie jetzt mal zuhören, animieren, sowas auch weiterzumachen und vielleicht auch noch in anderen Sendern. Das ist neben dem Mist, der sonst im Fernsehen so meistens läuft, also wirklich was sehr Sinnvolles. Und ich denke auch für die Zuhörer sehr heilvoll und natürlich auch für die Leute, die das Glück haben, dich zu erreichen, sehr, sehr gut. Und ich möchte alle motivieren, die damit zu tun haben, sich einzusetzen, dass solche Sendungen öfters ausgestrahlt werden. Also ich bin froh, dass hier der Westdeutsche Rundfunk das macht. Und wir machen das ja schon seit vielen Jahren und sehr erfolgreich. Mhm. Aber da muss man auch mutige Chefs haben, die hinter einem stehen. Mhm. Und die sagen, okay, das ist ein etwas unkonventionelles Format im Radio und Fernsehen. Aber wir machen das einfach mal. Und hier hat es funktioniert und ich freue mich auch sehr darüber, dass es geht. Also ich finde das ganz toll. Ja, zu meinem Problem. Ja, ich dachte schon des Öfteren, dich anzurufen, aber da mein Problem so ausladend ist und so wahnsinnig vielfältig, wusste ich nie, was ich ansprechen soll. Und jetzt hat sich das von alleine irgendwie geklärt. Also mein Vater, der ist heute 70 geworden, also 0 Uhr. Mhm. Und ich habe seit 94 keinen Kontakt mehr zu ihm, nachdem meine Mutter mir gesagt hat, dass er mehrfach versucht hat, mich als Säugling zu ersticken, habe ich ihn darauf angesprochen und er hat uns also aus dem Haus gewiesen, aus seinem Haus und meine Mutter der üble Nachrede beschuldigt und hat sich da ganz... Bist du das einzige Kind? Ja. Ja. Was war da passiert? Er hat dich als Kind versucht zu ersticken, mehrfach? Als Säugling. Als Säugling? Ja. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Nein, aber die Mutter hat es dir erzählt. Ja, sie hat es mir erzählt, nachdem ich eine Verhaltenstherapie, oder ich war damals noch in einer Verhaltenstherapie, aufgrund der starken Phobien habe ich mich entschlossen, sowas zu machen. Ich kann jedem raten, der Probleme hat, persönlich sowas aufzutun. Lass mich mal zu dieser Geschichte kommen, dass es passiert, als du Säugling warst. Deine Mutter hat es dir erzählt. Er hat es mehrfach versucht, zu ersticken mit einem Kissen oder wie? Nein, ich lag wohl in der Krippe und er kam und hat mich umgedreht und mich dann mit Mund und Nase auf, ich weiß nicht, die Unterlage zu drücken und mehrfach zu ersticken. War er besoffen? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Das hat die Mutter auch dir nicht erzählt bis heute? Nein, also scheinbar war er nicht betrunken. Mhm. Ist deine Mutter jeweils immer dazwischen gegangen? Ja. Wie lange war deine Mutter danach noch mit diesem Mann zusammen? Leider noch zu lange, also ich denke noch circa ein halbes zu einem Jahr, als er ihr dann an den Leib ging, hat sie sich dann entschlossen, sich von ihm zu trennen. Und du bist dann alleine mit deiner Mutter aufgewachsen? Das bin ich, ja. Und hattest bis 94 Kontakt auch mit deinem Vater? Ja, aber nur ganz, ganz selten. Wir haben im Ausland gelebt, auf Gran Canaria. Und daher war der Kontakt schon sehr eingeschränkt. Wenn ich dann immer mal nach Stuttgart kam, haben wir uns ab und zu gesehen. Aber der Kontakt war nie sehr gut. Und er hat dich rausgeschmissen, nachdem du ihn darauf angesprochen hast? So war das, ja. Wir haben uns dann auch vor meinem Psychologen damals getroffen und als es dann wieder zu dem Thema ging, es war dann ein Tag danach, also wir haben ihn zu Hause angesprochen und dann kam er ganz empört zu dem Psychologen und meinte, er möchte meine Mutter anzeigen, übler Nachrede und so. Und dann, als wir wieder auf das Thema zu sprechen kamen, meinte er so in etwa, er habe jetzt an einem Samstag einen ganz wichtigen Termin und müsse jetzt gehen. Und das hat mich dann also schon sehr beschäftigt. Und ja. Warum hat deine Mutter ihn damals nicht angezeigt? Damals, ja, als es geschehen ist. Das weiß ich nicht. Warum ist deine Mutter überhaupt dann noch bei ihm geblieben? Meine Mutter ist auch eine sehr, sehr schwierige Person. Ich denke auch, dass sie ja durch das Ganze, was sie erlitten hat, psychisch krank geworden ist und dass ich das so mit auf meinen Lebensweg bekommen habe. Warum hat er es denn gemacht? Weißt du das? Ja, weil er mich nicht wollte. Und vielleicht noch zu der Anzeige. Ich denke, meine Mutter, die hat sich das nicht getraut, auch finanzieller Hinsicht. Ich denke, sie wollte sich da absichern, sie wollte aus der Ehe gehen als geschiedene Frau mit der Absicherung des Unterhaltes und so weiter. Und sie hat da, denke ich, wohl mehr sich beschützt als mich. Wie alt warst du, als sie es dir erzählt hat? Da war ich ungefähr 21, 22. Ach so, so alt schon. Ja. Das muss doch sehr schlimm sein, wenn man das hört, dass der eigene Vater das ist sehr, sehr schlimm. Einen umbringen wollte. Ja, das ist sehr schlimm. Das war damals auch ein Schock für mich. Also ich habe, denke ich, durch diese ganze Sache und durch das Zusammenleben mit meiner Mutter eine psychische Erkrankung entwickelt. Und zwar nennt sich das die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und ich habe also unter der sehr, sehr zu arbeiten und die ganzen Störungen aufzuarbeiten, die in meinem Leben waren. Das sind Traumata, die wirklich schwer zu behandeln sind und ich... Du kannst dich persönlich nicht an diesen Vorgänge erinnern, aber du bist dennoch leidtragend, eben auch durch die Erziehung deiner Mutter, die eben sehr involviert in die ganze Geschichte war. Richtig, ja. Richtig. Und wie ist denn dein Verhältnis heute zu der Mutter? Das ist sehr, sehr gespannt. Also ich muss eigentlich dauernd stärker sein als sie. Ich muss dauernd, das war auch als Kind so, ich war eher so in der Vater- oder Partnerrolle, nie als Sohn gleich, also als Sohn akzeptiert. Ich musste immer Partner- oder Vaterrolle übernehmen. Und jetzt ist es so, dass ich eigentlich so die Psychologenrolle übernehme, so dass wir streitlos miteinander auskommen. Nun, gibt es einen ganz speziellen, noch näher definierbaren Grund, warum du angerufen hast, Stefan? Ja, richtig. Ich sagte jetzt nicht am Anfang. Es ist so, mein Vater wird ja jetzt 70 oder ist 70 geworden in dieser Nacht. Und da ich ihn seit so langer Zeit nicht mehr gesehen und gesprochen habe, habe ich auch so ein inneres Bedürfnis, mal zu gucken, lebt er noch gut, wie geht es ihm? Ja, ich weiß, es klingt paradox. Auf der einen Seite ist es beinahe mein Henker gewesen, auf der anderen Seite, ja, mag ich ihn auch und oder würde gerne eine Beziehung zu ihm aufbauen. Ich denke, dieser Anlass des 70. Geburtstags würde mir so ein neutrales Feld geben, morgen oder heute bei ihm vorbeizuschauen und zu sagen, hallo Vater, ich möchte dir gratulieren zum 70. Geburtstag. Wo lebt er jetzt zurzeit? Also er lebt jetzt in Stuttgart. In Stuttgart. Und ich rufe auch aus Stuttgart an. Und lebt er alleine oder hat er eine Frau? Er hat jetzt seine vierte Frau. Ja. Und die hat das ganz gut gemacht, sie wohnt nicht mit ihm zusammen. Also Stefan, ich glaube, das ist das vielleicht das Größte überhaupt, was ein Mensch tun kann, dass er einem anderen das verzeiht, was dein Vater dir angetan hat. Ja, Und ich würde spontan wirklich dich nur zu animieren, geh zu ihm. Und wenn du das Bedürfnis dazu hast, einen Frieden vielleicht mit ihm zu schließen, oder sogar eine Beziehung aufzubauen, vielleicht auch mit der Hoffnung, noch mehr das Warum beantwortet zu bekommen, könnte ich mir vorstellen, dann mach es. Ich finde, das ist von einer wirklichen menschlichen Größe deinerseits zeugt, dass du das möchtest. Ja. Ich glaube, ich sage ja immer so, und für mich auch, für mein Privatleben eine Regel, Hass ist kein guter Lebensbegleiter. Und wenn man den überwinden kann, ist es nur gut. Du kannst eigentlich, glaube ich, nur gewinnen. Selbst wenn er sich jetzt nicht darauf einlässt, finde ich das gut, wenn du das versuchen würdest. Das ist ja meine Angst. Also da ich ihn als sehr, zumindest psychisch sehr brutalen und sehr grausamen Menschen empfinde und kenne, habe ich natürlich Angst, dass ich da morgen hingehe oder mit den Blumen in der Hand und sage, Vater, ich wünsche dir alles Gute zum 70. Geburtstag. So, das ist jetzt die Frage. Ja. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Du bist ja selbst psychisch angeknackst. Ja, das bin ich. Die Frage ist, bist du stabil genug, auch so eine Niederlage dann auszuhalten, wenn er krass reagiert, wenn er heftig reagiert? Also, das musst du, ich weiß nicht, bist du in therapeutischer Behandlung? Also ich gehe am Dienstag in eine psychosomatische Klinik. Somit wäre, wenn es ein Fehlschlag wird, das auch, denke ich, aufgefangen. Also ich denke so, das eine ist, ich bin auf der einen Seite ein sehr starker Mensch. Also so nach außen war ich immer sehr stabil wirkend. Aber das Innenleben, das ist eben bei mir ein anderes. Das Innenleben ist sehr, sehr sensibel, sehr sanft und sehr zerbrechlich. Vielleicht kannst du, wenn du es machen würdest, dich insofern ein bisschen absichern, dass du einfach mal den schlimmsten Fall durchspielst. Das tue ich. Ja, und wenn der schlimmste Fall eintritt, dass du damit dann schon quasi ein bisschen trainiert bist. Ja, also wenn ich dann vor der Tür stehe und er mir sagen sollte, ich will auf keinen Fall dich an meinem 70. Geburtstag sehen, geh weg, du schwarze Schaf der Familie, dann, das würde mich bestätigen in meinem Handeln, dass ich eben bisher keinen Kontakt mehr zu ihm hatte. Und das würde dich auch bestätigen darin, dass du keinen Kontakt mehr zu ihm haben wirst. Ja, aber das wäre ganz schön hart. Ich finde, dass du es machen sollst. Das spüre ich auch in mir. Ich spüre das in mir. Ich spüre so eine Kraft dahingehend zu diesem Ereignis. Ja. Kannst du jemanden mitnehmen, der vielleicht im Auto wartet und dich auffängt, falls irgendwas Blödes passiert? Leider nicht. Leider nicht. Aber ich denke, ich werde mich soweit schon vorbereiten, dass ich sage, gut, sollte es negativ ausgehen, gehe ich erstmal eine große Runde um den Block und hole tief Luft und gehe dann weiter in den Alltag. Ich kann dir das ja nur so mit meinem mehr oder weniger gesunden Menschenverstand sagen, so von meiner Einschätzung her. Ich glaube, es wäre gut, auch noch zu dieser Fragestellung auch noch vielleicht schnell mal eine Fachmeinung einzuholen, nämlich die von meinem Psychologen im Hintergrund. Ja. Wärst du daran interessiert? Ja, sehr sogar. Dann leg du mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Ja, Stefan, also von meiner Seite aus, ich würde sagen, ja. Prima, schön, das bestärkt mich. Ja, alles Gute und wir melden uns nochmal. Herzlichen Dank, Domian. Tschüss. Tschüss. Bianca, 34 Jahre alt, guten Morgen. Morgen, Domian. Ich bin transsexuell. Ich wollte gerade sagen, das klingt nicht nach Bianca. Nee, das klingt noch ein bisschen männlich. Also das klingt schon jetzt in dem Fall nach Bianca, aber von der Stimme her klingt es männlich. Von der Stimme her klingt es männlich und es wird auch wahrscheinlich so bleiben. Also meine Stimme wird sich wahrscheinlich nicht viel verändern. Du bist ein transsexueller Mensch mit einer Transidentität, ne? So sagt man das korrekt, ja, glaube ich. Wir sagen immer Transidenten, also transsexuell eigentlich nicht so gerne. Ja, ich sage es immer so, weil das die meisten Menschen eher verstehen. Das meine ich jetzt nicht irgendwie böse oder irgendwie entwürdigend oder so. Als erstes wollte ich mal was zu den beiden Herren sagen, die diese Haarprobleme haben. Ja. Und zwar sollten die sich mal an den Endokrinologen wenden. Das ist ein Hormondoktor. Weil diese starke Behaarung hat ja was mit dem Testosteron zu tun. Interessant, guter Hinweis. Und da bist du ein Fachmann oder eine Fachfrau. Zu vielen Hormonen hat das was zu tun. Ja. Und da können weibliche Hormone gegenwirken, ganz klar. Aber die dürfen natürlich keine Busen kriegen, ne? Das wollen die nicht. Also wenn ich jetzt Hormone nehme, ich muss ja 5 verschiedene Pillen schlucken. Ja, ich weiß. Die kriegen ja dann nur die für den bestimmten Bereich. Verstehe. Bianca, sag mal, du bist im Körper, du lebst noch im Moment im Körper eines Mannes. Ich lebe noch im Körper eines Mannes. Ich fange jetzt im Dezember mit der Hormonbehandlung an. Mhm. Und im Januar wird dein Name offiziell geändert. Und magst du mir deinen ersten Namen auch erzählen? Ralf. Wie? Ralf. Ralf. Mhm. Mhm. Der ist also, das läuft schon übers Amtsgericht. Ich habe eigentlich überwiegend positive Erfahrungen mit dem Leben gemacht, seit meinem Outing. Oh, wie schön. Die meisten machen so viel negative Erfahrungen. Die meisten machen negative Erfahrungen. Nur ich meine, wenn man das richtig anpackt, sprich selbstbewusst daran geht, dann, und das ist ja gerade das Schwierige, Selbstbewusstsein aufzubauen. Also, die großen Probleme gibt es ja immer so im Freundes-, Familienkreis und im Arbeitsbereich. Da habe ich überhaupt keine Probleme. Gar keine Probleme. In der Arbeitsbereich in Anführungszeichen, aber sonst nicht. Was machst du beruflich? Ich arbeite beim Schlüsseldienst. Beim Schlüsseldienst? Bei einem ganz bekannten Kölner Schlüsseldienst. So. Und die Kollegen, die haben keine Probleme damit? Da hat keiner Probleme damit. Und ich bekomme langsam Probleme damit. Warum? Weil es einfach eine Männerwelt ist. Mhm. Aber du arbeitest noch als Mann in so... Nein. Nein, als Frau schon. Als Frau, ja. Also ich... Und ich stelle mir, eben, das ist eine Männerwelt, vielleicht auch eine recht derbe Männerwelt. Und die foppen dich nicht, oder? Nein, nein, das ist keine derbe Männerwelt. Das ist keine geht schon auf dem gehobenen Ambiente ab. Also, das ist nicht so Baustellenbereich, sondern mehr so Einzelhandel halt. Ne? Und Familie? Familie steht auch voll hinter mir. Das ist ja toll. Auch als du dich geoutet hast, als du deinen Eltern das gesagt hast, haben die gesagt, ja, okay? Mein Vater, ja. Mhm. Meine Mutter eher weniger, aber mittlerweile hat es kapiert, weil sie meint, das wird sich irgendwann wieder geben, aber das tut es ja leider nicht. Möchtest du dich denn irgendwann auch operieren lassen? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist ganz ungewöhnlich, was du da gerade erzählst. Das habe ich noch nie gehört, dass dann die Familie auch so locker damit umgeht. Die meisten haben ja schon irrsinnige Probleme, wenn ein Kind schwul oder lesbisch wird. Das ist richtig. Das ist bei euch. Ich habe ja schon den Vorteil gehabt, meine Schwester hat sich ja vor mir geoutet. Die ist nämlich lesbisch. Die ist lesbisch. Ja, dann waren die schon ein bisschen vortrainiert. Ne? Dann waren die schon ein bisschen vortrainiert. Wobei meine Mutter wird es wohl nie so richtig akzeptieren können. Jedenfalls jetzt noch nicht. Aber kriegt man eigentlich die... Ich bin ja Kind und werde ich auch bleiben. Mhm. Ja, und wie ist das so mit dem Freundeskreis? Ist der geblieben? Nee. Also ist einer geblieben? Nein. Keiner? Also ich habe mich abgewendet. Mhm. Weil das ist nicht mehr meine Welt. Weil Freunde hatte ich nie. Hast du jetzt Freunde? Jetzt habe ich mehr Freunde wie vorher. Hast du auch Sexualpartner? Hm? Hast du auch Sexualpartner? Nee, momentan nicht. Aber die hattest du? Die hatte ich ja sicher. Hattest du? Ich war ja verheiratet. Ach, du warst verheiratet sogar schon. Ich bin jetzt vor kurzem geschieden worden. Zu meiner Frau habe ich nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis. Aha. Hast du auch Kinder? Nein, Gott sei Dank nicht. Weil ich weiß es ja schon seit Jahren, dass ich transsexuell bin, nur ich habe das immer wieder weit von mir geschoben, extrem männlich gelebt, den Macho raushängen lassen. Das heißt, als du geheiratet hast, wusstest du das auch schon? Ja, ich habe gehofft, dann gibt sich das wieder. Also ich habe wirklich damit gerechnet und das geht dann irgendwann wieder weg. Hat das Outing stattgefunden in der Ehe noch oder danach? In der Ehe. In der Ehe. War das nicht ein Schlag für deine Frau? Im ersten Moment ja, nur meine Frau schien wohl sehr gefasst, weil sie hat meine feminine Art ja gemerkt. Hat es dir denn Spaß gemacht, als Mann, als Ralf, der eigentlich sich in seinem Körper nicht wohlfühlt, mit der Ehefrau zu schlafen zum Beispiel? Mehr pflichtbewusst. Mhm. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Bist du denn jetzt eher auf Männer fixiert oder auf Frauen? Vom ästhetischen Aspekt auf Frauen. Das heißt, du würdest, wenn du operiert bist, eigentlich eine Lesbe werden? Das kann ich nicht sagen, weil die Hormone verändern einen. Die verändern den Körper, die verändern auch den Geist. Ja. Und wie gesagt, ich kenne viele Transsexuelle, die schon weiter sind wie ich. Mhm. Die sagen sich, ich werde danach lesbisch. Und dann werden sie mal von einem Mann in den Arm genommen und sagen, ach, das war ja doch nicht so verkehrt. Ja. Und deswegen möchte ich nämlich da jetzt nicht festlegen, ob ich dann auf Frauen oder Männer stehe, weiß ich noch nicht. Mensch, Bianca, jetzt ist die Sendung zu Ende und ich hätte wirklich gerne mit dir noch eine Weile geredet. Das finde ich sehr interessant. Ich versuche nochmal. Aber schön ist auf jeden Fall so diese Botschaft, dass es auch in diesem Bereich positive Erlebnisse gibt und dass nicht alles immer so ganz furchtbar kompliziert ist und traurig und dramatisch. Ja, ich bin jetzt nur am Überlegen, ob ich die Firma wechsle oder sonst. Ja. Ich wünsche alles Gute, vielleicht unterhalten wir uns nochmal. Alles klar. Bianca. Domian. Alles gut. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Michael Jansen, Jan Grävel zu Baringdorf, Stefan Gehrig, Pamela Koppay und Heide Schulz. Unsere Themen nächste Woche lauten oder heißen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch meine dunkelste Seite. Da bin ich aber gespannt auf eure dunkelsten Seiten. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ich stand in den Schlagzeilen. Ich wünsche euch ein schönes und gutes Wochenende und sage bis Montagnacht, und da haben wir eine freie Themennacht. Macht's gut.